Aussprachetraining 3, Aufgabe 2c. 7. Sehr gut. Serbien. Lesen. Wiedersehen. Aus. Der Kurs. 1. Das. Es. Sie sind aus Serbien. Selin kommt aus Tunis.